Vom dantischen Inferno kann man ja hier und da mal lesen, auch von dantischen Höllenqualen. Aber wer jetzt mal so ganz unter uns hat das Inferno von Dante tatsächlich gelesen? Vielleicht gibt die Buchkritik von Maike Albart ja jetzt dem einen oder anderen den letzten Anstoß, sich doch einmal an dieses alte Werk zu trauen, denn es ist eine Neuübersetzung des ersten Teils der Göttlichen Komödie erschienen, also des L'Inferno, zu Deutsch die Hölle. Dante Alighieri hat die Göttliche Komödie zwischen 1308 und 1316 geschrieben, also wirklich sehr lange her. Sie gilt zwar als ein Grundstein der europäischen Kulturgeschichte, trotzdem, wie gesagt, nehme ich mal an, dass nur wenige sie tatsächlich gelesen haben. Deswegen, Maike Albart, für uns erbauten Banausen doch noch mal kurz, worum geht's eigentlich? Es ist eine Wanderung durch das Jenseits mit drei Stationen. Dante, der Held und Ich-Erzähler zugleich, findet sich in einem dichten Wald wieder. Das ist so bitter wie der Tod, sagt er, ist ganz verzweifelt und findet nicht mehr heraus. Und Vergil, der große Dichter der Antike, geleitet ihn dann. Und zuerst betreten sie die Hölle. Das ist ein Trichter, also auch topografisch genau entwickelt. Und diese Hölle ist ganz unglaublich heiß. Es gibt Sudelseen, schwarzen Regen. Die Seelen büßen dort unter entsetzlichen Qualen ihre Sünden. Und es ist sehr farbenreich und sehr plastisch geschildert. Es gibt Bleimäntel, die Menschen tragen müssen. Die Zwietrachtstifter zum Beispiel sind gespaltene Gestalten. Sie braten und sie zagen und zittern und heulen und schluchzen. Und dann kommt er ins Purgatorium auf den Läuterungsberg. Da sind die Strafen dann schon nicht mehr ganz so schlimm. Es gibt auch weite Ausblicke, während die Landschaft in der Hölle eben ganz bedrückend war. Und schließlich gelangt er zum Paradies. Da nimmt ihn Beatrice in Empfang, seine Geliebte, die aber für die Religion steht. Und verkürzt könnte man sagen, es ist die Geschichte einer Krise, aus der dieser Held wieder herausfindet, durch die Kraft der Erkenntnis, indem er sich anschaut, was es alles für Qualen gibt. Denn er spricht auch mit diesen Sündern. Und es bis heute wird es also als ein Klassiker gesehen, als ein Grundstein der europäischen Kultur. Was machte denn die Wirkung aus? Es ist wirklich der Auftakt und auch schon Höhepunkt der italienischen Literatur, denn Dante hat in der Volkssprache geschrieben. Das ist ganz wichtig. Zum ersten Mal wurde all das, was man wusste über Philosophie, über Theologie, über Astronomie, präsentiert in einer Sprache, die eine breite Gruppe verstehen konnte. Also nicht nur auf Lateinisch für eine Elite, sondern für alle. Und das Werk hatte auch, die Hölle war ja zuerst fertig, eine ungeheure Wirkung. Es wurde sofort auswendig gelernt. Man hat es in Florenz auf der Straße vorgetragen. Es wurde immer wieder abgeschrieben. Es war das mittelalterliche Werk, das am besten belegt war. Und es gab dann sehr früh schon Vorlesungen dazu an den Universitäten. Man hat sich damit beschäftigt und es gedeutet. Aber das Faszinierende, und das finde ich auch heute für uns so mitreißend, ist, dass Dante sich auf eine Stufe mit dem Leser begibt. Er spricht ja direkt mit ihm und ist selbst jemand, der etwas lernt, der etwas begreift. Und er hat eine ungeheure Fähigkeit, menschliches Leid zu schildern. Das tut er mit großer Anteilnahme. Er erhebt sich eben nicht über diese armen Sünder, zum Beispiel Paolo und Francesca. Das sind zwei Liebende, die ganz berühmt auch sind, die sich in dieser Hölle befinden, weil sie Ehebruch begangen haben. Und das ist alles so nahegehend, auch heute noch, und so schön beschrieben, dass man sich davon auch als Leser immer wieder ergriffen fühlt. Und das ist seine große Fähigkeit. Das ist eben das universelle Leid, das er zu schildern weiß. 700 Jahre alt ist das Werk und es gibt natürlich schon eine ganze Reihe von Übersetzungen. Ich glaube, ins Deutsche irgendwie über 60. Nun gibt es eine neue von Hartmut Köhler. War das jetzt notwendig? Unbedingt. Walter Benjamin hat ja in seinem berühmten Aufsatz zum Übersetzen das einmal so geschildert, dass sich jede Epoche auch die Klassiker neu aneignen muss. Und es hat in Deutschland immer ein großes Interesse an Dante gegeben und deshalb auch diese vielen Übersetzungen. Hartmut Köhler schafft es, das in eine Sprache zu bringen, die so etwas wie eine klassische Prosa ist. Also er verzichtet auf den Reim. Es sind Terzinen im Original, die eben in einem berühmten italienischen Versmaß, dem Endecasillabo, geschrieben sind. Und das macht er nicht, sondern er benutzt eine Prosa, die aber dennoch etwas Gebundenes hat. Also es ist jetzt nicht so eine ganz beliebige Übertragung in freie Rede. Er kokettiert auch nicht mit der modernen Sprache und verzichtet umgekehrt aber auch auf so anbiedernde archaische Redewendungen. Und das ist der große Unterschied zu einer berühmten Übersetzung, zum Beispiel von Stefan Stefan George, der eine Teilübersetzung gemacht hat. Das hat so etwas ganz eigentümlich Steifes, wenn man das heute liest. Und Köhler ist eben sehr direkt, sehr zupackend. Er hat sehr schöne Bilder, diese Sudelseen zum Beispiel oder die fiesen Fratzen. Es ist sehr plastisch und sehr variantenreich. Und dadurch findet man einen Zugang auch zu diesen komplexeren Stellen, denn es geht zum Teil dann auch manchmal um die Erläuterung von Mondflecken oder solchen Dingen. Aber er schafft es eben, das so darzustellen, dass man wirklich einen Zugang dazu findet. Und es gibt wunderbare Erläuterungen auf jeder Seite, die dann auch den ganzen kulturgeschichtlichen Hintergrund mit zum Schwingen bringen. Sie haben das Buch mitgebracht, Frau Albart. Ich sehe es, also es ist eine zweisprachige Neuausgabe mit einem Kommentar auf derselben Seite. Sie haben das gerade erwähnt mit den Erläuterungen. Das klingt erstmal mühsam zu lesen, oder? Ist das trotzdem ein Gewinn? Man muss sich Strategien zulegen, denke ich. Am günstigsten ist es, wenn man das Italienische beherrscht, kann man es parallel natürlich lesen, wenn man zuerst den Gesang insgesamt liest, dass man einmal diese Prosa auch genießen kann und versteht, was dort eigentlich passiert. Und dann kann man zum zweiten Mal dann vielleicht einfach die Erläuterungen mitlesen. Und dadurch bekommt man einen Eindruck von dieser Vielfalt und wie weit auch diese Fäden der Tradition bis in die Gegenwart reichen, bis zu Autoren wie Haruki Murakami oder Thomas Mann oder Ernst Jünger. Besonders hat mir gefallen, dass er dann auch Dinge aufgreift, zum Beispiel den Namen eines Immobilienfonds, der Cerberus heißt. Das ist natürlich eine Anspielung auf diesen mythologischen Höllenhund, der aber bei Dante eben auch vorkommt, mit seinen verschiedenen Köpfen und den glühenden Augen. Und all das ist eine Erfahrung dann der Vielfalt und man begreift, warum Dante so grundlegend ist für unsere Kultur und bis heute eben immer wieder auf ihn angespielt wird. Wir sprachen also über La Commedia, die göttliche Komödie, die Hölle von Dante Alighieri, aus dem Italienischen übersetzt von Hartmut Köhler, erschienen im Reclam Verlag, 562 Seiten zum Preis von 27,95 €. Und wenn Sie Maike Alberts Kritik noch einmal lesen oder hören möchten, dann gehen Sie auf unsere Internetseite deradio.de. Deutschland.